Ich denk an dich, wenn ich aufwach. Frag mich, ob du das auch machst, ob du manchmal auch zweifelst. Ich hab Angst um uns beide. Ich frag mich, bist du auch wach? Du so, als ob's mir nichts ausmacht, wenn wir nachts wieder schreiben, aber Worte nicht reichen. Manchmal glaub ich es gut, dass ich nicht alles erzähl und dass du nicht immer weißt, wie sehr du mir fehlst. Für dich würde ich 7 Stunden fahren, nur damit ich dich für eine seh. Mir egal, ich bin auch in der Bahn, will am nächsten Morgen vor dir stehen. Und dann nimmst du mich in deinen Arm und du willst, dass ich nie wieder geh. Für dich würde ich 7 Stunden fahren, nur damit ich dich für eine seh. Auf einmal kennt mich ganz Europa und ich lebe mein Traum. Jeden Tag eine andere Stadt, aber ich seh dich kaum. Du bist am Telefon und regst dich auf. Du schreist mich an, bitte Baby, leg nicht auf. Denn ich weiß, du wie du bist, ich kenne deine Laune. Wie du mich anschaust, wenn ich Scheiße baue. Doch du weißt, dass ich dir vertraue. Baby, bring mich nach Hause, ich hab Angst, dass ich mich verlaufe. Und ich renn einfach los, fühl wie die Erde sich dreht. Ich glaub, keiner versteht, wie sehr du mir fehlst. Für dich würde ich 7 Stunden fahren, nur damit ich dich für eine seh. Mir egal, ich bin auch in der Bahn, will am nächsten Morgen vor dir stehen. Und dann nimmst du mich in deinen Arm und du willst, dass ich nie wieder geh. Für dich würde ich 7 Stunden fahren, nur damit ich dich für eine seh. Und egal, wie weit wir von uns weg sind, ich verspreche, dass ich immer einen Weg finde. Mach dir keine Sorgen, Baby, mach dir keine Sorgen mehr. Denn egal, auch wenn es noch so weit ist, ich halt mich an, bis du nicht mehr allein bist. Bitte glaub meinen Worten, für dich würde ich 7 Stunden fahren, nur damit ich dich für eine seh. Mir egal, ich bin auch in der Bahn, will am nächsten Morgen vor dir stehen. Und dann nimmst du mich in deinen Arm und du willst, dass ich nie wieder geh. Für dich würde ich 7 Stunden fahren, nur damit ich dich für eine sehe.